es kein Geben und Nehmen in diesem ekligen Leben. Ihr zieht die Fäden und nehmt euch dürfen Seelen sich quälen. Vaterstaat, warum musste das so kommen? Habe keine andere Wahl, muss den Frust abbauen in Songs. Eure Tugend ist, scheiß auf die Jugend, Bitch. Hebt den Mittelfinger hoch, weil jetzt genug hier ist. Wie ein Fluch der Shit, den ihr uns präsentiert. Tag für Tag, nach und nach, guckt, wen interessiert's. Wenn der Penner nebenan wieder klaut, wenn die Männer nebenan wieder schauen. Wie ein kleines Mädchen ist vor ihnen blöst. Mann, wo sind die Regeln, findet ihr das schön? Nein, ich kann sowas nicht tolerieren. Hebt die Faust in die Luft, lass es uns doch probieren. Ein Leben zu erschaffen, nicht nur reden, sondern machen. Dafür geb ich meine Power, bis wir geben und auch lachen. Sehr geehrte Frau Merkel und Herr Vaterstaat, wenn die Jugend verwahrlost und der Alte verarmt, dann läuft auch irgendwas nicht rund in diesem Apparat. Dann wurden Ziele verfehlt und das System versagt. Sehr geehrte Frau Merkel, durch destruktive Art, durch das Warten ohne Position auf den nächsten Tag. Leben wir heute in einem Land, da zünden sie die Eimer an und sprühen dann gleich noch an die Wand. Du verfickter Asylant. Sehr geehrte Frau Merkel, wenn die Wirtschaft regiert, die Politik sich entmachtet, indem sie privatisiert, ist es da nicht langsam Zeit, das alles zu stoppen, damit noch was bleibt? Sehr geehrte Frau Merkel, mal ganz unter uns, dieser Staat ist krank, doch wer macht ihn gesund? Sie haben den Auftrag als oberster Arzt, es wieder zu richten, sonst sehe ich schwarz. Die Pegida nimmt sich auf über Flüchtlingsmassen, deren Familien ermordet durch deutsche Waffen. NSA, CIA, BND hören uns ab zu unserer Sicherheit in diesem Verbrecherstaat, denn die Sicherheit ist das oberste Gebot. Jeder wird observiert, wenn er Vater Staat bedroht. Amerika spioniert uns aus, doch da macht man nichts. Doch wenn es um Frau Merkel geht, ist das ja was anderes. Okay, ich frag Sie jetzt persönlich, Frau Kanzlerin, stellen Sie Ihre Rechte etwa über die der anderen? Ihre Privatsphäre über die des Volkes? Wissen Sie, was das für die Wähler bedeutet? Ich dachte, es lässt mich kalt, diese Waffengewalt. Doch überall herrscht nur noch Hass und Gewalt. Immer das gleiche, Krieg wegen Öl und Geld. Das ist auch deine Welt, die gerade zu Staub zerfällt. Ich steh zu meiner Meinung und meiner Ansicht, doch verkappt bin ich eigentlich nur ein Rassist, der viel zu stolz ist und nur nach Gold strebt. Doch innerlich bereue ich diesen Holzweg. Unser krankes Genom zerfrisst die Ethik. Weltschmerz bewegt mich, zerfickt mein Schädel. Mich schmerzen Zehen, das Leid fällt schwer. Jeder Pädophile gehört für mich nicht eingesperrt, sondern gleich an die Wand stellen ohne Handschellen. So wie Finanzspekulanten und all die anderen, die sich reich stoßen an Hungerstoten. Krieg um Wasser und Brot wegen ihren Kursprognosen. Geistig und scheintot, freut euch auf das iPhone. Fresst euch fett, kauft die Corvette in Metallic Weinrot. Bankiers, die Attentäter sagen, nur Konsum zählt. Die Welt verstummt und wird dumm und ich muss zusehen. Freie Meinungsäußerung, ja nee, ist klar. Wir leben heutzutage in einem verkackten Staat. Er hält nur die Hand auf und gibt nichts zurück. So wie eine Nutte, die sich für jeden bückt. Wir haben noch Glück, das kann uns nicht passieren. Es hört sich alles toll an, wenn man es gut formuliert. Der Staat hat das Volk einfach kastriert. Ohne Eier zu haben, kann man sich gleich strangulieren. Der Staat hat Verantwortung und viele Pflichten. Wir als Bürger am Arsch, hilft er einfach nur flüchten. Ich würde gern mal was Positives berichten, doch da fällt mir nichts ein, nur negative Geschichten. Was die Medien verbreiten, ist der größte Schwachsinn. Es muss sich was ändern und das sehr geschwind. Wir konsumieren, akzeptieren, nehmen es einfach so hin. Wer muss es ausbaden, das hilflose Kind, ja? Yes, ja, der Oberlehrer ist da. Nicht der King of Rap, aber ein motherfucking Rap-Zar. Ich hab die halbe Welt bereist. Kein Scheiß, lehnt euch zurück und genießt FSA. Sei steh vor dem Joghurtregal. Bin positiv, Herz frei fällt, denn ich hab die Auswahl. So groß, so üppig, hab das Gefühl, dass mich täglich beim Einkauf der Blitz trifft. Sag mir doch, wo es besser läuft. Wo werden die Leute heutzutage weniger enttäuscht? Sozialversicherung, seht ihr den Finger? Hier muss keiner Penner sein, ihr Spinner. Yo, brauen die besten Biere, brauen die besten Autos. Fußball Nummer 1, ihr habt's gesehen, gehen die Gauchos. Wenn ich zelebriere und manziere, weil es raus muss. Wie ich flaniere durchs Vaterlande, weil ich raus muss. Manchmal macht's den Eindruck, die schlauen Leute da oben an der Macht spielen mit uns den ganzen Tag. Mensch, ärger dich nicht, jede Anstrengung ist sinnlos, jede Mühe umsonst. Das Chaos außer Kontrolle, das ganze System zerbricht und das ist lediglich ein kleiner Bruchteil von dem ganzen Unheil in unserer Zeit. Denn wir schuften ununterbrochen, doch erreichen gar nichts. Und das ist auch der Grund, warum der ganze Frust bleibt. Und eigentlich hofft man nur, dass man noch irgendwann glücklich wird. Nicht sein Leben lang dahin vegetiert und als verrückter alter Krüppel stirbt. Wobei sich in dieser Welt dahinter leider oft ein Stück Realität verbirgt. Selbst beim Volk lass hier nicht Gnade vor Recht ergehen. Wir ziehen jetzt erst recht ohne Gnade in die Schlacht zum Sieg. Wird Zeit, dass einer mal all das, was in der Politik so alles schief läuft, gerade biegt. Knappe Krise, Spendenaufruf, blinde Rauchwut, führt zu Faustflug. Sie blickt der Wald ins Gesicht, öffne die Augen, seht ihr das nicht? Die da oben fühlen sich so auf, ob wir wohl Leibeigene wären, ist es denn fair? Das frag ich mich manchmal so sehr. Die Politik hat versagt und sie lenkt nicht mehr. Und das deutsche Volk, es denkt nicht mehr. Sie machen sich lustig über Minderheiten im Netz. Aber die mit deutsch-deutschen Vorfahren sind eine Minderheit jetzt.